Du tust oft so klug und weise, als kämst du von großer Reise und warst gar nicht weg. Du gehst in die Flimmerröhre, lebst ein Leben voller Leere und kommst nie vom Fleck. Doch dein Fernweh ist groß nach dem Lande der Freude, deine Augen verraten es mir. Nur dein Blick sucht das Glück noch im Wolkengebäude, das den Glanz deines Gottes verbirgt. Weißt du nicht, was die bekannte Sünderin vom heiligen Lande tat zu guter Letzt? Weil der Herr ihr Herz erneute, haben Tränen ihre Freude Jesu Fuß genetzt. Ja, dein Fernweh ist groß nach dem Lande der Freude, deine Augen verraten es mir. Nur dein Blick sucht das Glück noch im Wolkengebäude, das den Glanz deines Gottes verbirgt. Und ein Mann, Matthäus hieß er, saß am Zoll, doch plötzlich ließ er alles gehen und stehen. Denn um Gott nicht zu verpassen, musste er die Kasse lassen und mit Jesus gehen. Ja, dein Fernweh ist groß nach dem Lande der Freude, deine Augen verraten es mir. Nur dein Blick sucht das Glück noch im Wolkengebäude, das den Glanz deines Gottes bleibst du auf verlorenen Posten, wird es dir das Leben kosten, darum bleib nicht stehen. Geh doch deinen Herrn entgegen, er führt dich auf neuen Wegen, die zum Leben gehen. Ja, dein Fernweh ist groß nach dem Lande der Freude, deine Augen verraten es mir. Nur dein Blick sucht das Glück noch im Wolkengebäude, das den Glanz deines Gottes